Wie würde man über einen Menschen urteilen, der auch nur einen anderen Menschen, dessen Schicksal er in der Hand hat, das ganze Leben hindurch an Leib und Seele unglücklich werden ließe? Die übrige Menschheit würde ein solches Scheusal zertreten. Und doch hält der christliche Gott das Schicksal aller Menschen so sehr in seiner Hand, dass jedes andere Abhängigkeitsverhältnis dagegen verblasst. Die Menschen sind ja seine Geschöpfe, von ihm, ohne gefragt zu werden, ins Dasein gerufen und im Dasein erhalten. In der Tat, ein von diesem Gott zur Hölle Verurteilter kann ihm ins Antlitz schleudern: Du gehörst in die Hölle, nicht ich. Denn du hast mich ungefragt ins Leben gerufen, obwohl du mein Höllenende voraussahst, hast du mir deine Gnade nicht gegeben, obwohl sie allein mich vor der Hölle hätte bewahren können. Das Höllendogma ist mehr wie jedes andere ein Pfaffendogma, das heißt ein Dogma, erfunden von einer die Menschen in Angst halten wollenden herrschsüchtigen Pfaffenkaste. Ein anderes seelsorgerisches Werk, die Befreiung einer Frau aus schmachvoller Lage, wobei mehrere meiner Verwandten mich hochherzig durch größere Geldsummen unterstützten, ist Jahre später, nach meinem Bruche mit Rom, für mich und meine tapfere Frau die Quelle schwerer Leiden geworden. Das unverletzbare Siegel der Beichte hält, leider, das Ganze unter unlösbarem Verschlusse. Man wird mir glauben, dass während des Berliner Aufenthaltes mein Inneres zerwühlt wurde. Die schlaflosen Nächte setzten wieder ein. Ich litt so, dass ich, als ich im September nach Ixhaten zurückkehrte, mein abgemagertes Äußere und meine vorzeitig grauen Haare auffielen. Gegen das Letzte, gegen die Trennung von meiner angestammten Religion, sträubte ich mich aber noch immer. Die tief eingewurzelte und im Laufe meines Ordenslebens immer wieder eingehämmerte Lehre von durch teuflischen Einfluss hervorgerufenen Glaubenszweifeln war in ihrer Wirkung auch jetzt noch nicht erstorben. Vor allem aber stand das Furchtbare einer Trennung und ihre fast unmöglich scheinende Ausführung wie ein drohendes Gespenst und wie eine unübersteigbare Mauer vor meinen Augen. Meine Familie ist eine der ältesten und angesehensten katholischen Familien Deutschlands, seit Jahrhunderten ein wahrer Hort des Katholizismus. Ich hatte eine alte Mutter und Geschwister, die mit inniger Treue an ihrer angestammten Religion hingen und mit denen mich starke und zarte Bande der Liebe eng verbanden. Dass ich Priester und Jesuit war, galt ihnen und meinem ganzen Verwandtschaftskreise als Ehre und Segen. Was ich ihnen antun würde durch Trennung von Kirche und Orden, empfand ich schaudernd. Ferner, ich war nicht gewöhnlicher Laiengläubiger, ich war Priester, ich war Ordensmann. So waren Fesseln um mich geschlungen, die nicht gelöst, die nur gesprengt werden konnten. Welches Ärgernis würde ich mit meinem Familiennamen und mit Rücksicht auf meine bisherige Stellung durch Abfall vom Glauben nicht der katholischen Welt geben? Die Wucht solcher Gedanken, ihre hemmende Kraft für den letzten Entschluss versteht nur, der in gleicher Lage gewesen ist, wer mit gleicher Begeisterung, mit gleichem Opfermute wie ich Katholizismus und Jesuitismus angehangen hat. Wie die inneren Kämpfe auf mich wirkten, veranschaulichen zwei Vorfälle. Ein Töchterchen meines älteren Bruders Wilhelm starb im Juli 1888 an Diphtherie. Als ich das Telegramm mit der Todesnachricht erhielt, habe ich unter bitteren Tränen und auf den Knien die Seele des Kindes, ich hatte ja damals noch den Glauben, dass sie mich hörte, angefleht, sie möge bei Gott erwirken, dass er auch mich sterben lasse und mich so vor dem Untergange rette. Was mir bevorstand, fasste ich damals als Untergang auf. Ich selbst erkrankte infolge der Beichte eines Diphtheriekranken, die ich gehört hatte, schwer an Diphtherie. Der Erfüllung meines Wunsches glaubte ich nahe zu sein und bat Gott inbrünstig, die Krankheit zum Tode führen zu lassen. Doch ich lebte weiter und beugte mich unter die Hand eines Gottes, dessen gütige und väterliche Vorsehung mir doch Dogma war. Aber von Berlin wollte ich fort. Ich wollte das letzte Mittel ergreifen, um des Aufruhrs in mir, wenn möglich, Herr zu werden. So bat ich den Provinzialoberen Ratgeb, er möchte mich ins Tertiat schicken. Dort, in der Stille eines erneuten Novizendaseins, sollte der Entscheidungskampf ausgestritten werden. Der Jesuit Ratgeb will Vater meiner Bitte, und im Oktober 1888 begann ich in Portico bei der englischen Fabrikstadt St. Helens gelegen mein drittes Probejahr. Probejahr freilich in anderem Sinne, als die Ordenssatzungen es verstehen. Ich machte in ihm die Probe auf meinen Glauben. Drittes Kapitel, das Tertiat. An zahlreichen Stellen sprechen die Ordenssatzungen vom Tertiat. Wie das Noviziat den Grundstein des jesuitisch-asketischen Gebäudes legt, so soll das Tertiat nach Abschluss der langen Studienjahre den Schlussstein des Baues bilden. Das Tertiat ist wesentlich eine Wiederholung des Noviziats. Es heißt deshalb auch offiziell drittes Probejahr, Tertius Annus Probationis, während das Noviziat aus den zwei ersten Probejahren besteht. Alle Übungen und Experimente des Noviziats kommen im Tertiat wieder vor. Das Hauptexperiment, die 4 Wochen dauernden Exerzitien, erfährt durch die mitternächtliche Betrachtung, die im Noviziat mit Rücksicht auf die schlafbedürftige Jugend der Novizen fehlt, im Tertiat eine Steigerung. Die täglichen Instruktionen durch den Instruktor, der offizielle Titel des Leiters des Tertiats, handeln über die Ordenssatzungen und die Ordensgeschichte. In der Einleitung zum ersten Teile habe ich erwähnt, dass ich die wertvollen Aufzeichnungen über die Instruktionen bei der Trennung vom Orden zurückließ. Wertvoll waren die Instruktionen übrigens nur, soweit sie Erläuterungen der Satzungen des sogenannten Instituts der Gesellschaft Jesu enthielten, und auch da haben sie mehr fern als enthüllt. Was sie aber über Ordensgeschichte boten, war eine einzige große Fälschung. Nichts erfuhren wir von den inneren Kämpfen, nichts von den aus dem Orden heraus bezeugten Missständen, nichts von dem Widerstreite in ihm zwischen Worten und Werken. Die Geschichte des Ordens wurde uns vorgeführt als ein einziges großes Ruhmesblatt, flecken- und tadellos. Instruktor und zugleich Rektor des Hauses war der Jesuit Augustin Oswald, dessen echt jesuitischen Erwerbssinn ich schon charakterisiert habe. Da alle Tertiare Priester sind, so wurden wir viel für Seelsorge, Predigen, Beichthören verwendet. So habe ich lehrreiche Einblicke in die religiösen und sozialen Verhältnisse Englands tun können. Die großstädtischen Zustände, ich spreche hauptsächlich von Liverpool und Manchester, waren wenigstens damals schrecklich. Auf der einen Seite glänzende, mit übertriebenem Luxus ausgestattete Kirchen, auf der anderen Seite entsetzliches soziales und religiöses Elend. Der Alkohol richtete furchtbare Verheerungen an, und zwar nicht nur in den untersten und unteren Volksschichten.